Bei der fünften Übung in der ersten Woche gibt der weise heilige Loyola die Vorübung. Zitat: Sie besteht in einer Vorstellung des Ortes. Hier soll ich mit den Augen der Einbildungskraft die Länge, Breite und die Tiefe der Hölle schauen. Zweitens, ich bitte um das, was ich begehre. Hier soll ich um ein tiefgehendes Gefühl der Strafe bitten, welche die Verdammten erleiden. Punkt 1. Ich höre mit den Ohren Weinen, Geheul, Geschrei, Lästerungen gegen Christus, unseren Herrn und gegen alle Heiligen. Ich rieche mit dem Geruchssinn Rauch, Schwefel, Unrat und faulende Dinge. Ich koste mit dem Geschmackssinn bittere Dinge wie Tränen, Traurigkeit und den Wurm des Gewissens. Ich fühle mit dem Tastsinn, wie nämlich die Feuergluten die Seelen erfassen und brennen. Zitat Ende. Diese Übung soll nun zum ersten Mal mitternachts gemacht werden. Eine ganze Woche hindurch wird der 14-jährige Knabe jede Mitternacht aus dem festen Schlaf geweckt, um diese Übung zu machen. Als letzte der wörtlichen Wiedergaben aus Loyolas Buch möge die erste Beschauung der zweiten Woche herangezogen sein. Sie heißt die Menschwerdung und stellt das Grunddogma in seiner nackten Klarheit von dem Gott dar, der die durch den Teufel verführten Menschen in der Hölle schmachten lässt, bis er endlich seinen Sohn nach 300.000 Jahren, in denen Menschengeschlechter unerlöst lebten, zur Erlösung sandte. Zitat: Vorübung 1. Ich führe mir die Geschichte des Vorganges vor, den ich betrachten soll. Das heißt hier, wie die drei göttlichen Personen die ganze Oberfläche oder den Umkreis der gesamten Erde voll von Menschen sehen und wie sie in ihrer Ewigkeit beim Anblick, dass alle zur Hölle hinabsteigen, den Beschluss fassen, dass die zweite Person Mensch werde, um das Menschengeschlecht zu erlösen. Und wie sie, als die Fülle der Zeiten kam, den heiligen Engel Gabriel zu unserer lieben Frau senden. Zitat Ende. Diese Stichproben mögen genügen. Wir möchten aber trotzdem raten, dass jeder, der ein Urteil über das ganze Büchlein gewinnen will, nicht versäumt, es zu lesen, denn erst dann sieht er, dass diese Auszüge dem Gesamtwert der Schrift Loyolas nicht im geringsten Unrecht tun. Dies gründliche Kennenlernen ist umso notwendiger, weil in der katholischen Welt eine ganze Anzahl Bücher als Loyola-Exerzitien kreisen, die völlig anderen Inhalt haben und dennoch durch ihren Titel Glauben machen wollen, sie seien die Wiedergabe derselben. Ein Musterbeispiel solcher traurigen Irreführung durch Jesuiten ist das Buch des Jesuiten Jakob Brugger, Die geistigen Exerzitien des heiligen Ignatius für Gläubige jedes Standes dargestellt, Freiburg im Breisgau 1921, Verlag Herder. Solche Täuschung hat es erleichtert, dass man Loyolas Büchlein als Inbegriff göttlicher Weisheit anpries. Der Jesuit selbst, der unter die Wirkung der vollen 30-tägigen Exerzitien schon im Knabenalter gestellt wird, zeigt einen Grad der Urteilslosigkeit über ihren tatsächlichen Wert, der nur durch die starke, geistig krankmachende Wirkung, die wir nun nachweisen werden, zu erklären ist. Ein erschütterndes Beispiel hierfür ist der Jesuitenfeind Hohnsbruch, der 14 Jahre Jesuit war. Obwohl er viele der Widersinnigkeiten dieser Übungen nachträglich erkennt und bemängelt, schreibt er trotz seines Austrittes aus dem Orden und der katholischen Kirche über sie wie folgt. Zitat: Der Aufbau der Exerzitien ist logisch, zugleich entbehrt er nicht psychologischer Feinheit und ästhetischer Schönheit. In der lückenlosen Geschlossenheit, die durch einfachste Linienführung bei nicht selten dramatischer Schilderung noch gehoben wird, liegt die psychologische Wucht der Exerzitien. In dem Exerzitienbüchlein ist eine Fülle von Psychologie, Philosophie und Aszese vereint. Theorie und Praxis der Jesuiten, Aszese und Jesuitenfrömmigkeit finden sich zu einem machtvollen Ganzen vereint. Zitat Ende. So urteilt Hohnsbruch, weil er in langen Jahren der Wirkung der vollen Jesuitenexerzitien ausgesetzt war. Welches aber ist diese Wirkung? Der junge Novize wird sofort nach seinem Eintritt den Exercitia Spiritualia unterworfen. 30 Tage lang wird er zur einsamen Zurückgezogenheit in seiner Zelle verurteilt. Der Exerzitienmeister, der ihm die Vorschriften für seine Übungen bis ins Einzelne gibt, ist der Einzige, mit dem er zusammenkommt. Er wird zur Schweigsamkeit verurteilt und ist schon hierdurch in einer ungewöhnlichen seelischen Verfassung. Er muss eine Fastenkur durchmachen, die den jungen Körper und somit auch sein seelisches Befinden stark beeinflusst. Es soll sich bis zu der Grenze, an der Schwächezustände eintreten, gegangen werden, aber nicht über diese hinaus. Bei Unterernährung ist für einen jungen Menschen ausgiebiger Schlaf doppelt notwendig. Aber auch der Schlaf wird in diesen 30 Tagen bis zu der Grenze eintretender Schwächezustände gekürzt und unterbrochen. Ausdrücklich besteht auch die Vorschrift, dass um Mitternacht eine der 5 großen Betrachtungsstunden statthaben soll. Wir Psychiater müssen hier feststellen, dass diese außergewöhnliche Anordnung den jungen Menschen in einen nervenüberreizten Zustand ernster Art bringen muss, der das Auftauchen von halluzinatorischen Reizzuständen jedenfalls sehr erleichtert. Hierzu kommt die bedeutsame Anordnung, dass bei den bestimmten, besonders verängstigenden Übungen, zum Beispiel bei dem Betrachten der eigenen Sünden und der Hölle, die Fensterläden auch den ganzen Tag geschlossen sein sollen, mit Ausnahme der kurzen Minuten, bei der bestimmte Gebete gelesen werden. Eine kluge Anordnung, die bewirkt, dass die Dunkelheit nicht Gewohnheit, sondern der starke Gegensatz zur Helligkeit vollwirksam erlebt wird. Hierdurch wird das Bemühen durch Betrachtungen und Beschauungen, die Angst erwecken sollen, so bedeutsam unterstützt, dass mit ganz seltenen Ausnahmen die gewünschten und vom Exerzitienmeister vorgeschriebenen Trostlosigkeiten in den langen Tagen und Nächten sich sattsam einstellen müssen. Ebenso stellen sich die freudigen Verzückungen der letzten Wochen ein, weil es endlich wenigstens wieder hell am Tage in der Zelle ist.